Zeuge Jan Krukowski, Polen, Angestellter, 43 Jahre alt, 87. Verhandlungstag, 10.09.1964. Ja, wie lange sind Sie in Auschwitz geblieben? Jak długo pan pozostał w obozie oświęcimskim? Do 28 listopada 1944 roku. Bis zum 28. November 1944. 28. November? 28 listopada. Tak. Jawohl. Sie haben einmal gesagt, ich blieb in diesem Kommando bis zu meinem Abtransport in das KZ Sachsenhausen am 31. Oktober 1944. Pan kiedyś zeznał już, że pozostał pan w tym komandzie do czasu mojego wywiezienia do obozu w Sachsenhausen, które nastąpiło 31 października 1944 roku. Musiałem się pomylić w tej chwili w miesiącu jednym. Ich habe mich damals wahrscheinlich geirrt. Ja, bo to był ostatni transport, który wyjeżdżał do Sachsenhausen, Polski. Das war der letzte Transport, der nach Sachsenhausen ging, mit Polen ging. Wo waren Sie beschäftigt in dieser Zeit? Gdzie pan pracował w tym okresie czasu? W Oświęcimiu pełniłem różne funkcje. In Auschwitz habe ich verschiedene Funktionen ausgeübt. Najdłużej pracowałem jako sprzątający komendanturę i później jako pomocnik kelnera w kasynie oficerskim. Am längsten habe ich als, als Putzer der Kommandantur gearbeitet und später als Hilfskellner im Offizierscasino. Ja. Also waren Sie zunächst Maurerlehrling? Na początku byłem uczniem murarskim, potem pracowałem w szpitalu. Am Anfang war ich Maurerlehrling, dann habe ich im Krankenbau gearbeitet. Als Läufer? Als Läufer im Krankenbau. Als Läufer im Krankenbau? Ja. Und dann a potem? Bei den DAW-Werken? DAW-Werken i później już z powrotem w kasę komendantur Reiniger. A potem? A później jako komendantur Reiniger. Und dann später als Kommandantur Reiniger. Ja. Und zum Schluss waren Sie Gehilfe des Kellners in dem Offizierheim oder in dem Führerheim. Im Offizierscasino. Tak jest. Ja. Nun, sagen Sie bitte, haben Sie in dieser Zeit auch kennengelernt den angeklagten Boger? W tym czasie pozna pan oskarżonego Bogera? Czy poznam? Czy poznał pan tak w tym czasie? Tak jest, w tym czasie poznałem oskarżonego. Jawohl, zu der Zeit lernte ich den angeklagten Boger. Und wie kam es dazu, dass Sie ihn kennenlernten? Jak to doszło do tego, że pan go poznał? W jakich okolicznościach? Sprzątając komendanturę, miałem możliwość sprzątać także te pokoje, gdzie urzędował oskarżony Boger. Als ich in der Kommandantur geputzt habe, hatte ich auch die Gelegenheit, die Zimmer, in denen der angeklagte Boger amtierte, kennenlernen. Ja. Und haben Sie ihn da auch persönlich kennengelernt? Wussten Sie genau, wer Boger war? I pan poznał też osobiście oskarżonego Bogera. Pan wiedział, który to jest, kto to jest. Jawohl. Ja. Und was wissen Sie von Boger? Co pan wie o Bogerze? Z SS-manów, którzy tworzyli załogę Oświęcimia, oskarżony Boger miał najgorszą opinię. Unter den SS-Männern, die die Besetzung des Konzentrationslagers Auschwitz bildeten, hatte der angeklagte Boger den schlechtesten Ruf. Was wissen Sie an einzelnen Taten? Co panu jest wiadomym o jego oddzielnych czynach w postępowaniu? Jeśli chodzi o oskarżonego Bogera, stworzył tak zwaną huśtawkę, gdzie przesłuchując więźniów, była to Boże bodajże najgorsza kara dla więźnia, tak zwana huśtawka. Was den angeklagten Boger anbetrifft, so war derjenige, der die sogenannte Schaukel konstruiert hat und die Verhöre mit Hilfe dieser Schaukel gehörten zu den schlimmsten Strafen für einen Häftling. Wieso wissen Sie, dass Boger diese Schaukel konstruiert hat? Er behauptet, sie sei schon vor seiner Anwesenheit in Auschwitz dort gewesen. Skąd pan jest świadomym, że Boger wprowadził, skonstruował tą huśtawkę? Boger twierdzi, że ona była już przed jego przybyciem do obozu. Pierwsza huśtawka, którą zrobił, to był drąg żelazny pomiędzy dwoma biurkami. I sprzątając komendanturę przed przybyciem oskarżonego Bogera, nie zauważyłem, żeby coś takiego było. Dopiero w momencie, kiedy nastał oskarżony Boger, dopiero wtedy pomiędzy tymi dwoma biurkami widzieliśmy tą huśtawkę. Die erste Schaukel, die Boger eingeführt hat, das war eine eiserne Stange zwischen zwei Schreibtischen. Und bevor Boger ins Lager kam und ich dort geputzt habe, habe ich sowas nie bemerkt. Erst nachdem Boger ins Lager gekommen ist, da habe ich festgestellt, dass eine Eisenstange zwischen zwei Schreibtischen angebracht wurde. Haben Sie einmal gesehen oder gehört, dass Boger bei dieser Gelegenheit Häftlinge totgeschlagen hat? Czy pan widział lub słyszał kiedykolwiek, żeby Boger w tych okolicznościach przesłuchiwania kogoś zabił? Jeśli chodzi o to pytanie, to o tyle na przykład nie mogę powiedzieć, czym widział, bo nie widziałem, żeby na przykład po takim przesłuchiwaniu bezpośrednio ktoś umarł. Nie. Natomiast widziałem tych więźniów zupełnie, kompletnie wyczerpanych i nie mogę stwierdzić, prawda, żeby bezpośrednio, nie widziałem, żeby bezpośrednio ktoś po tym przesłuchiwaniu umarł. Ja, diese Frage zu beantworten, da muss ich sagen, also gesehen habe ich niemanden, der unmittelbar nach so einem Verhör gestorben wäre. So etwas habe ich ja nicht gesehen. Aber ich habe ja die Häftlinge gesehen, die ja vollkommen erschöpft waren. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie unmittelbar danach tot umfielen. Waren die Häftlinge nur erschöpft oder waren sie auch bewusstlos? Czy oni byli tylko wyczerpani, ci więźniowie, czy też byli bez przytomności? Oni byli bez przytomności. Sie waren bewusstlos. Bewusstlos. Und wo haben Sie diese Leute gesehen? I gdzie pan tych ludzi widział? Ja widziałem dwóch ludzi takich na korytarzu w nowym baraku politycznym koło krematorium, które później było przeniesione polityczny oddział koło krematorium w tym nowym baraku. W nowym baraku koło krematorium. Ich habe zwei solche Häftlinge gesehen und zwar auf dem Korridor in der neuen Baracke der politischen Abteilung. Das war eine neue Baracke neben dem Krematorium. Ja. Wann war das ungefähr? Kiedy to było mniej więcej? To było chyba gdzieś w roku 1943. Das war wohl im Jahre 1943. Ja. Ungefähr. Können Sie uns etwas darüber sagen, ob Boger bei Erschießungen in Block 11 teilgenommen hat? Czy może pan powiedzieć nam coś o tym, żeby Boger brał udział w rozstrzeliwaniach na bloku 11? Słyszałem. Ich habe gehört. Ja. Und von wem haben Sie gehört? Od kogo pan to słyszał? Kolegów, współwięźniów. Von den Kameraden, von den Mithäftlingen. Herr Cuccini, weiß der Zeuge Uchwart, dass er hier nochmal gehört werden soll? Dass er nicht fortgeht. Gut, danke schön. Nun, Sie haben von Kameraden gehört. Haben Sie auch im Führerheim einmal gehört, dass sich dort Angehörige der politischen Abteilung unterhalten haben über derartige Erschießungen? Czy pan podczas swojej pracy w tym Führerheimie, czy pan słyszał kiedykolwiek rozmowy SS-manów, żeby oni rozmawiali na temat rozstrzeliwań? Widziałem, na przykład obsługiwałem bezpośrednio, podawałem piwo i bułkę z szynką raport Führerowi Paliczowi, który bezpośrednio przyszedł z egzekucji, jeszcze ten karabinek postawił sobie w rogu kasyna i obsługiwałem go bezpośrednio po egzekucji, a później widziałem, jakie te wozy z trupami jechały do krematorium pierwszego. ale tak raczej oficerowie nie rozmawiali ze sobą. Ich habe einmal den Palić bedient und zwar ich habe ihm Bier und ein Brötchen mit Schinken gebracht. Als unmittelbar nach so einer Exekution gekommen ist, der hatte noch seinen Karabiner dabei und hat diesen Karabiner in die Ecke des Zimmers, des Casinos gestellt. Ich habe ihn dann unmittelbar danach bedient. Aber so, dass sie darüber gesprochen hätten, nein. Ich habe auch danach, als ich den Palić bedient habe, später habe ich Autos gesehen mit den Leichen. Nie Auto, tylko wagon. Rollwagen. Rollwagen. Ja. Rollwagen gesehen, die mit Leichen ins Krematorium 1 gefahren sind. Haben Sie den Boga zu Erschießungen hingehen sehen? Czy pan widział, jak Boga szedł na rozstrzeliwanie? Nie widziałem. Ich habe nicht gesehen. Nein. Ich frage Sie deshalb, weil mir hier eine Erklärung Ihrerseits vorliegt, in der Sie geschrieben haben. Ich weiß das, weil ich ihn oft, nämlich den Woznica, gemeinsam mit Lachmann, Boger, Palić und so weiter hingehen sah und nachher erfuhr, dass an diesem Tag wieder Erschießungen durchgeführt worden sind. Pytam się pana dlatego, że w swoim zeznaniu, które pan tu napisał, wyraził się pan w ten sposób. Widziałem go. Ma pan na myśli woźnicę, jak razem z Lachmanem, Bogerem i Paliczem szli na tę egzekucję, a potem słyszałem, że egzekucje miały miejsce. Dobrze, to znaczy w ten sposób, wyraziłem się w ten sposób, że widziałem, jak szli. Tak, nie, pracownicy oddziału politycznego, tak woźnica, jak i Lachman, jak i Boger, naturalnie oni zajmowali się egzekucjami, więc mogłem się wyrazić w ten sposób, że szli w kierunku 11 bloku, ale na pytanie, czy widziałem, jak, żeby strzelał, czy żeby... Nie, strzelał, szli. Die, alle Angehörigen der politischen Abteilung, also Woźnica, Lachmann, Boga und Palić, die alle haben an den Exekutionen teilgenommen. Deswegen habe ich ja so ausgedrückt, aber ich habe nicht gesehen, wie das gemacht wurde. Ja, vor allen Dingen, dass er hinging, haben Sie damals gesagt. Und heute sagen Sie, Sie haben ihn nicht hingehen pan sehen. Pan wówczas powiedział, że pan widział, jak oni szli tam, a dzisiaj pan powiedział, że pan go nie widział, jak on szedł na blok 11 na rozstrzelanie. W tej chwili nie mogę sobie sprecyzować, prawda? In diesem Augenblick kann ich mir das nicht so präzise vorstellen. Sie haben dann weiterhin gesagt, die Betreffenden konnten im Führerheim nicht essen, aber sie hätten ihn öfter essen auf ihr Büro gebracht. Währenddem hörte ich vielfach Gespräche, aus denen ich entnommen habe, dass zumindest diese drei Männer, das war Boga, Lachmann und Woznica, der politischen Abteilung bei den Erschießungen in Block 11 dabei waren. Powiedział pan dalej w swoim zeznaniu, że ci ludzie nie mogli jeść w kasynie, dlatego zanosiłem im jedzenie do ich biur. I zanosząc to jedzenie, mogłem wnioskować z rozmów, które były tam prowadzone, że co najmniej tych trzech, Woźnica, Lachman i Boger, brali udział w egzekucjach. To potwierdzam. Das bestätige ich auch. Ja, auf meine Frage vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten nicht gehört, dass die Leute sich unterhalten hätten über Erschießungen. Sie hätten das nur von Häftlingen gehört. Ale na pytanie moje poprzednio, czy pan słyszał, żeby tam rozmawiali na ten temat? Pan powiedział, że nie, że pan tylko słyszał od więźniów. Więc jeśli chodzi o to pytanie, to jeszcze raz chciałem powiedzieć, że naturalnie to dla nas było wszystkich wiadomym, że na przykład ci pracownicy oddziału politycznego chodzą na blog jednostki, szli na blog jednostki, tam wykonywali egzekucję. Was diese Frage anbetrifft, so möchte ich ja sagen, dass es uns allen bekannt gewesen ist, dass die Angehörigen der politischen Abteilung eben auf den Block 11 gingen und dort die Exekutionen durchgeführt haben. To była ich praca. Das war ja ihre Arbeit. Waren Sie einmal dabei, wie Boger einen Menschen auf die Schaukel gespannt hatte und dort misshandelt hat? Czy pan był kiedykolwiek przy tym, żeby Boger powiesił na huśtawce kogoś przy przesłuchiwaniu i bił go tam? Tak jest. Jawohl. Wie kamen Sie dazu? Das war doch verboten. Es ist uns doch bisher immer gesagt worden, dass da kein Mensch hingehen durfte. I jakżeż to się stało? Czy, w jaki sposób pan tam przyszedł? Przecież nam tu opowiadano, że to było zabronione, że nikt nie ma prawa wchodzić w tym czasie. To był transport śląski. W cywilu, cywilni ludzie. Das war Transport, ein Transport aus Schlesien, das waren Zivilisten. I poza tym, oprócz oskarżonego Bogera, brali udział funkcjonariusze Gestapo, bodajże ze Śląska. Und außer dem neben dem angeklagten Boger nahmen daran auch die Angehörigen der Gestapo aus Schlesien teil. Ja dostałem polecenie, żeby przynieść właśnie na oddział polityczny do tego baraku politycznego jedzenie. Und ich habe einen Auftrag bekommen auf, in die politische Abteilung, also in die Baracke der politischen Abteilung, Essen zu bringen. Z kasyna oficerskiego. Aus dem Offizierskasino. I wtedy, idąc z tymi kanapkami, właśnie dla tych SS-manów, gestapowców i oskarżonego Bogera, widziałem na huśtawce wiszącego mężczyznę. Und als ich die belegte Brote für Gestapo-Angehörigen und den angeklagten Boger und die SS-Männer hingebracht habe, sah ich einen an der Schaukel angebrachten Mann. Tak. Następnie widziałem oskarżonego Bogera rozebranego w koszuli. Ich habe den angeklagten Boger ferner gesehen, der ausgezogen war im Hemd. Z podwiniętymi rękawami. Mit hochgekrempelten Ärmeln. Ja, zupełnie spocone czoło miał wtedy. Er war, sein Stirn war ganz verschwitzt. Tak. A na stole widziałem przyrządy do bicia. Und auf den Tisch sah ich die Instrumente, also die Werkzeuge zum Schlagen. Wie viele Menschen waren das, die da aus Schlesien angekommen waren? Ungefähr? Ile było mniej więcej tych ludzi, którzy przybyli ze Śląska wówczas? Kilkadziesiąt osób. No, ile? No może było ich 30. Einige Zähne, so ungefähr 30 waren es. Ja. Und was geschah mit diesen Menschen? Haben Sie gesehen, wie die dort behandelt wurden oder ob sie lebend blieben oder ob sie nachher zusammengeschlagen waren oder co się stało później z tymi ludźmi? Czy pan widział, czy oni zostali przy życiu, czy później wiecie, co się z nimi stało? Także była kobieta, między innymi kilka kobiet było. Nie mogę auch eine Frau war darunter, einige Frauen. Nie mogę w tej chwili powiedzieć, według mnie oni zostali później skierowani do obozu. Ale co się z nimi dalej stało? Kann ja so schlecht sagen, was mit ihnen geworden ist. Meiner Meinung nach sind sie dann später ins Lager gebracht worden. Aber was mit ihnen dann geschehen ist, wissen Sie nicht. Weiß ich nicht. Wie lange haben Sie denn diesen Misshandlungen zugesehen? Ile czasu pan się przyglądał tej męczarni? Tylko ten czas, żeby zanieść bułki z chlebem ze szynką? I z powrotem, żeby, dlatego, że nam nie wolno było przebywać. Ja, das war nur dieser Zeitpunkt, in dem ich die belegte Brote, also Brötchen mit Schinken, hingestellt habe und dann wieder fortging, weil es uns verboten war. Bo nie tylko oskarżonemu Bogerowi wtedy podawałem te bułki, ale także i tym pozostałym gestapowcom, którzy... Ich habe nämlich nicht nur dem angeklagten Boger diese Brötchen vorgelegt, sondern den anderen Angehörigen der Gestapo, die sich dort befanden. Ja, ich frage Sie deshalb, weil Sie bei Ihrer Erklärung ausgeführt haben, von diesen 60 Personen, Sie wurden in der Baracke der politischen Abteilung ganz furchtbar misshandelt, sodass viele besinnungslos wurden, dann wurden sie erschlagen oder erschossen. Vorhalt aus Platz 622. Erschlagen oder erschossen. Proszę pana, pan powiedział w swoim zeznaniu poprzednim, że z tych 60, że tych 60 osób z transportu byli w okropny sposób maltretowani w wydziale politycznym i w ten sposób, że stracili przytomność i po straceniu przytomności zostali albo zabici przez uderzenia, albo też rozstrzelani. Więc chcę stwierdzić, że na pytanie pana przewodniczącego, czy widziałem wiszącego mężczyznę na huśtawce, więc widziałem na huśtawce wiszącego. Ale też dodaję, że kilku z nich leżało na podłodze już po przesłuchiwaniu i stwierdzam, przypuśćmy, że oni musieli mieć taką karę, że po pobycie w obozie zostali przeniesieni do obozu i na pewno wielu z nich nie doczekało, prawda, wolności i tego. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob ich den auf der Schaukel hängenden Mann gesehen habe, habe ich geantwortet, dass ich ihn gesehen habe. Ich füge noch hinzu, dass einige Häftlinge auch auf dem Boden lagen und besinnungslos waren. So ist es anzunehmen, dass sie sicher, nachdem sie ins Lager gekommen sind, nicht mehr die Freiheit lebend gesehen haben. Aber sie haben weder gesehen, dass sie erschlagen, noch dass sie erschossen worden sind. Ale pan nie widział ani, że oni zostali zabici na śmierć, potłuczeni, ani też, że zostali rozstrzelani. Na początku powiedziałem, że nie widziałem nikogo, który by po takich przesłuchiwaniach, żeby był zabity. Ich habe bereits am Anfang gesagt, dass ich niemanden unmittelbar nach so eine Vernehmung tot gesehen habe. Ja, gerade deshalb würde es mich interessieren, wie der Zeuge dazu kommt, früher zu sagen, dann wurden sie erschlagen oder erschossen. Więc właśnie dlatego mnie interesuje, dlaczego pan w poprzednim zeznaniu napisał, że potem, znaczy kiedy stracili przytomność, potem zostali zatłuczeni na śmierć albo rozstrzelani. Bo taka była kolej normalnie tych wszystkich przesłuchiwanych, że blok 11, na bloku 11 się znajdowali później. To była dla nas zupełnie jasne, że po takim przesłuchaniu, po takim czymś strasznym, że to byli jacyś ludzie, którzy nie doczekali wolności. Das war eine, weil das eine normale Reihenfolge gewesen ist. Wenn jemand auf dem Block 11 so auf fürchterliche Art und Weise vernommen wurde, dann war es uns klar, dass sie ja lebend nicht mehr die Freiheit haben. Was haben Sie, Herr Rechtsmann? Herr Vorsitzender, ich wollte nur zu Ihrem Vorhalt darauf hinweisen, dass in demselben Absatz der letzte Satz lautet dann wie folgt. Boger, Bosnitzer waren sicher bei diesem Massenmord tätig. Aus dieser Formulierung ist an sich zu entnehmen, dass der Zeuge das auch damals nicht so gemeint hat, als ob er es gesehen hätte. Moment, Herr Rechtsmaltrabe, also das ist ja eine Folgerung, die Sie da ziehen, die gar nicht der Tatsache entspricht. Wir müssen zwei Dinge hier bedenken. Zunächst einmal, ob der Zeuge teilgenommen hat und gesehen hat, dass Leute erst misshandelt, dann erschlagen, dann erschossen worden sind. Und dann kommt der zweite Teil, ob er weiß, wer daran beteiligt war und ob insbesondere Boger das gemacht hat. Das würde ich ihn schon nachher fragen. Aber wenn er sagt, bei diesen Boger, Bosnica waren sicher bei diesem Massenmord tätig, dann bezieht sich das ja nur auf die Personen, die sicher dabei waren. Während er den Massenmord selbst vorher genau geschildert hat, sie wurden in der Baracke der politischen Abteilung ganz furchtbar misshandelt, sodass viele besinnungslos wurden. Dann wurden sie erschlagen oder erschossen. Wenn das ein Zeuge aussagt, muss ich annehmen, dass er es gesehen hat. Herr Vorsitzender, ja, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie diesen ersten Satz nehmen. Aber ich wollte eben nur darauf hinweisen, dass dieser letzte Satz dann offensichtlich... Der bezieht sich nur auf die Personen. Ja, aber wenn er für die Person es nicht festsagt, dann ergibt sich doch daraus, dass er offensichtlich auch die Sache nicht gesehen hat. Und aber das Herr damals Rechtsanwalt, ich kann doch sehr wohl sehen, dass ein Mensch totgeschlagen wird, ohne dass ich genau mich festlegen kann, wer es gewesen ist. Das ist doch durchaus möglich, liegt auch im Bereich der natürlichen Lebenserfahrung. Ja. Ich will jetzt nicht plädieren, ich wollte nur darauf hinweisen, eben. Mir schien das ein so, also... Wie kam denn diese Erklärung, die ich hier vorliegen habe, zustande? Die fängt an mit, ich heiße Johann Krokowski und gehe dann weiter und zum Schluss heißt, ich bin bereit, alle Aussagen auch vor einem deutschen Gericht zu wiederholen. Wie kam denn diese Erklärung zustande? Haben Sie die schriftlich gegeben, Frau? Proszę pana, w jaki sposób powstało to oświadczenie, które zaczyna się słowami, nazywam się Jan Krokowski i kończy się, że jestem gotów potwierdzić moje zeznanie przed niemieckimi sądami. W jaki sposób powstało to oświadczenie? W jaki sposób powstało to oświadczenie? Oświadczenie, tak. To było w roku 1959. Das war im Jahre 1959. Tak, na początku roku. Am Anfang des Jahres. Kiedy wezwany zostałem do Oświęcimia. Ich wurde nach Auschwitz aufgefordert nach Auschwitz zu kommen. Von wem? Kto pana wezwał? To było pismo podpisane przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Tak. Das war ein Schreiben unterschrieben von dem internationalen Auschwitzer Komitee. Ja, und? Dann sind Sie nach Auschwitz gekommen und was geschah dort? No więc pan pojechał do Oświęcimia. Pojechałem do Oświęcimia i tam złożyłem zeznanie. Ich bin nach Auschwitz gekommen und habe dort meine Aussage gemacht. Ja. Vor wem? Przed sekretarzem generalnym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kolegą Hermanem Langbeinem. Vor dem Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees, Kameraden Langbein. Hermann Langbein. Ist diese Aussage in Polnisch oder in Deutsch aufgenommen worden? Czy to zeznanie pan złożył po polsku czy po niemiecku? Ja to zeznanie najpierw złożyłem po polsku. Ich habe diese Aussage zuerst in Polnisch gemacht. I w tym samym dniu otrzymałem to w tłumaczeniu niemieckim i podpisałem. Und am gleichen Tag habe ich die Aussage in der deutschen Übersetzung bekommen und unterschrieben. Mhm. Tak jest. Jawohl. Haben Sie in Auschwitz auch den angeklagten Hoffmann kennengelernt? Czy pan w Oświęcimiu też poznał oskarżonego Hoffmana? To był przez dłuższy czas komendant obozu oświęcimskiego. Das war längere Zeit Kommandant des Lagers Auschwitz. Ja. Wissen Sie, ob Hoffmann bei Vergasungen teilgenommen hat? In der genau? Czy panu jest wiadomym, czy Hoffmann brał udział w gazowaniach w Oświęcimiu, w Brzezince? Tak jest, no to była jego służba. Jawohl, das war ja sein Dienst. Wieso wissen Sie, dass er diesen Dienst hatte und wieso wissen Sie, dass er dort gewesen ist und dass er das gemacht hat? Skąd panu to jest wiadomo, że to była jego służba? Skąd panu jest wiadomo, że on tam był i że on to zrobił? Bo po takim gazowaniu przeważnie przychodzili do kasyna oficerskiego zawsze zjeść coś, kolację. Nach so einer Vergasung kamen sie meistens ins Offizierskasino, um Abendbrot zu essen. Und? I? No, rozmawiali ze sobą. Prawda? No, sie haben sich miteinander unterhalten. No, ja musiałem obsługiwać, no więc... Ich musste sie bedienen. W międzyczasie się rozmawiali ze sobą także. Sie sprachen miteinander so, dass man... Tak, można było się zorientować. Przecież wiedzieliśmy, że w Brzezince, że w Birkenau odbywa się codziennie gazowanie, prawda? So, dass man sich auch orientieren konnte daraus, was Sie ja miteinander gesprochen haben. Übrigens, wir waren ja genau orientiert, dass jeden Tag in Birkenau die Vergasungen stattfinden. Ja, das wissen wir. Im Augenblick dreht sich darum, festzustellen, ob der Angeklagte Hoffmann bei diesen Vergasungsaktionen sich aktiv beteiligt hat. To da haben Sie mir bisher nur gesagt, dass Sie im Führerheim Leute bedient haben, darunter auch den Hoffmann, und dass Sie aus Gesprächen gehört haben, dass Vergasungen stattgefunden haben. Więc o tym, że były gazowania, jest nam wiadome. Obecnie chodzi tylko o to, żeby stwierdzić, czy brał w tym czynny udział oskarżony Hoffmann. Na razie pan powiedział mnie tylko tyle, że pan obsługiwał w kasynie oficerskim i ludzi, między innymi Hoffmana, i że mowa była o tym, że takie gazowania mają miejsce. No, zależy jak my podejdziemy do tej sprawy, czy brał udział w gazowaniu oskarżony Hoffmann. Oskarżony Hoffmann mógł być tylko na przykład w Birkenau, w Brzezince, mógł być jako bierny świadek, jako bierny widz. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja byłem w Filerheimie, a to się odbywało w Brzezińcy. Ja tylko stwierdzam, że na przykład oni jechali do Birkenau, tam mogli obserwować gazowanie, bo gazowali to przecież byli specjalni już specjalnie zeznani. Ja, die Frage zu beantworten, ja, da muss man, das hängt davon ab, von welchem Standpunkt man das betrachtet. Es könnte sein, dass ja nur ein passiver Zuschauer bei diesen Vergasungen gewesen ist, weil war ja in Birkenau, die Vergasungen fanden dort statt und ich befand mich im Offizierskasino, also im Führerheim, also ich konnte ja nur nicht sehen. Also er kann ja nur auch hinfahren und zuschauen, weil andere Leute dazu waren, um die Vergasung selbst durchzuführen. Ja, was hat er denn gesagt? Was haben Sie denn in Erinnerung, was er erzählt hat und woraus Sie sich dann Ihre Schlüsse gezogen haben? Więc co on powiedział? Co pan sobie przypomina, że on mówił coś takiego, z czego pan by mógł wyciągnąć wniosek o jego działalności? O Hoffmana. Specjalnie to, co oni... To była, prowadzili ze sobą normalne rozmowy po przyjściu, prawda, z Birkenau. Sie haben miteinander so normale Gespräche geführt, wenn sie ja von Birkenau zurückkamen. Przecież nie chwalili się między sobą, wtedy nie mieli powodu, a nic co oni tam robili. W każdym razie... Sie haben ja keinen Grund gehabt, so sich voneinander zu prahlen, was sie dort gemacht haben. Jedenfalls Sie... Na also, Herr Zeuge, wenn jemand in das Führerheim kommt, um dort etwas zu essen oder zu trinken, und er führt normale Gespräche mit einem anderen, dann kann ich mich doch nicht näher hinstellen und kann sagen, ich habe im Führerheim gehört, dass der Hofmann bei Vergasung in Birkenau dabei war, das kann ich nicht begreifen. Proszę pana, ja nie mogę zrozumieć. Jeżeli ludzie przychodzą do kasyna oficerskiego i prowadzą ze sobą normalne rozmowy, jak pan powiedział, to skąd pan może później przyjść i powiedzieć, wiem z obsługiwania w kasynie oficerskim, z rozmów, które się tam toczyły, że oskarżony Hofmann brał udział w gazowaniu. Jakiż to jest związek między tym? Więc jeszcze raz mówię, że nie mogę powiedzieć, że oskarżony Hoffmann brał bezpośredni udział w gazowaniu. Nie mogę tego powiedzieć. Ich sage, ich wiederhole es noch einmal. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, dass der angeklagte Hoffmann unmittelbar an den Vergasungen teilgenommen hat. Das kann ich ja nicht sagen. Aha. Tylko stwierdzam, że był tam w Birkenau, obserwował. Ich stelle nur fest, dass in Birkenau gewesen ist. Haben Sie den angeklagten Broad gekannt? Haben Sie den angeklagten Broad gekannt? Czy znał pan oskarżonego Broada? Znałem, Perry Broad. Ja, ich kannte Perry Broad. Was hat für eine Tätigkeit gehabt und was wissen Sie von ihm? Co, jaka była jego czynność i co panu wiadomym jest o nim? On był pisarzem takim, można powiedzieć, kronikarzem. Takim rejestratorem war Schreiber, so eine Art Chronik, Führer, eine Chronik, hat Chronik geführt, so Registrator sozusagen. Osobiście chciałbym stwierdzić, że wśród całego oddziału politycznego, to jest moje osobiste zdanie, ja bym chciał podkreślić jeszcze raz, że z całego oddziału politycznego oskarżony Perry Broad cieszył się, można powiedzieć, dobrą opinią. Ich möchte hier meine persönliche Meinung sagen und ich betone, das ist meine persönliche Meinung, dass aus der ganzen politischen Abteilung der erfreute sich der angeklagte Perry Broad einen guten Ruf ist. Ja. Kannten Sie Dilewski? Czy znał pan Dilewskiego? Tak jest. Jawohl. Was wissen Sie von seiner Tätigkeit? Co panu jest wiadomo o jego działalności? Oskarżony Dilewski odznaczał się też pewną brutalnością. Wiem, sprzątałem jego pokój i często ścierałem krew z biurka i ze ścian tam, gdzie on rządował. Der angeklagte Dilewski zeichnete sich auch durch eine Brutalität. Ich habe seine Zimmer geputzt und ich habe oft Blut von den Wänden und von dem Schreibtisch abwischen müssen. Selbst Beobachtungen über seine Tätigkeit haben Sie nicht gemacht. Особисто пан не мог обсервовать его деятельность. Особисто не, бо то сядывало в замкнутом покое. Nein. Wissen Sie, ob jemand, der von Dilewski vernommen worden ist, zu Tode gekommen ist? Czy panu jest wiadomym, żeby ktoś po przesłuchaniu przez Dilewskiego zmarł? Nie jest mi to wiadomo. Das ist mir nicht bekannt. Kennen Sie den Angeklagten Stark? Czy pan zna oskarżonego Starka? Z widzenia go znam, a o jego działalności nie mogę nic powiedzieć. Słyszeliśmy naturalnie te zaszczyki fenolu, które on za ten... Stark? Przepraszam, Stark. Niech Stark za de Kler. Entschuldigen Sie. Przepraszam. Der Zeuge fing an, über Klier zu sagen. Ja. Jetzt bitte um Entschuldigung, ja. Er hat ja nicht verstanden. Ja. Sie meinen Stark. Ja. Co panu jest o Starku? Nic nie mogę powiedzieć. Über Stark kann ich nichts sagen. Hat das Gericht noch Fragen? Von Claire wollte er was sagen? Ja, er wollte. Ja, was wollte er von Claire sagen? To, słyszałem, już powiedziałem o te zaszczyki fenolu. Ich kann sagen, das, was das wir alle gewusst haben von den Phenol-Spritzen, die er verabreicht hat. Ja. Hat das Gericht noch Fragen? Nein? Herr Staatsanwalt? Herr Zeuge, wissen Sie, ob das Zimmer von dem Angeklagten Dilewski allein benutzt wurde oder waren da noch andere Angehörige? Wtedy, o ile sobie przypominam, tak samo urzędował oskarżony Boger w tym pokoju. Soweit ich mich erinnere, da amtierte auch in diesem Zimmer der Angeklagte Boger. Danke. Herr Krokowski, Sie erwähnten vorhin, dass Sie kurz nach dem Eintreffen vom Boger hätten Sie gesehen, dass eine Stange dass er eine Stange eingeführt hätte, sozusagen als Vorläufer der Schaukel. Würden Sie das bitte zunächst wissen? Pan w swoim zeznaniu powiedział, że po przybyciu Bogera do obozu pan stwierdził drążek żelazny, taki jak gdyby wstęp do huśtawki, która później. Ja. Wie war diese Stange angebracht? W jaki sposób ona była przymocowana? Ona leżała na biurkach zwyczajnie. Die Stange lag einfach auf den Schreibtischen, zwischen zwei Schreibtischen. Zwischen zwei Schreibtischen. Gehörte der eine Schreibtisch etwa dem Angeklagten Dilewski? Czy ten drugi, czy to drugie biurko należało może do oskarżonego Dilewskiego? Tego nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć. No, oni urzędowali, ja nawet nie wiem, daran który przy jakim biurku urzędował. Daran kann ich mich im Moment nicht entsinnen. Mhm. Który co? Który przy jakim biurku urzędował. Wer an welchem Schreibtisch saß, kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Danke. Keine Frage. Ich verzichte bei diesen Fragen auf jede, bei diesen Zeugen auf jede Frage. Ich kann mir bei diesen Zeugen für die Wahrheitsfindung nichts vorstellen, was von Bedeutung ist. Herr Zeuge, als Sie in Auschwitz waren, um dort vernommen zu werden, wer war denn noch dort an Zeugen? Kiedy pan przyjechał do Oświęcimia, żeby złożyć zeznanie w 59 roku, kto tam jeszcze był ze świadków w Oświęcimiu? Tam byli koledzy. Dort waren auch Kameraden. Ja. Kennen Sie einen Felix Mühlig? Czy pan zna Feliksa Mylika? Mylik. To nazwisko jest mi znane, ale nie mogę sobie w tej chwili twarzy przypomnieć. Diesen Name ist mir bekannt, aber ich kann mich im Moment nicht an das Gesicht erinnern. Może gdybym wiedział, gdzie pracował, albo... Vielleicht, wenn ich gewusst hätte, wo er gearbeitet hat, oder was. Er ist von Beruf... Ich glaube, Volkswirt, hat er gesagt. Ökonomist aus Zawodu. Und er wohnt... Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Nur noch eine Frage, die Herr Zeuge. Wer hat denn Ihre Aussage in polnischer Sprache diktiert? Proszę pana, kto dyktował zeznanie pana w języku polskim? Kto dyktował? Tak. Ja mówiłem normalnie. Wer diktierte? Ja napisałem to w języku. Ich habe das in der polnischen Sprache geschrieben. Ja. Ich habe das in der polnischen Sprache geschrieben. Ja. Ich lege Ihnen jetzt mal. Können Sie Deutsch? Czy pan mówi? Rozumie pan po niemiecku? Ja rozumiem po niemiecku, ale dobrze nie mówię. Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche nicht gut. Znaczy, tak jak możliwie. Ich habe keine ja, Beispiele. So ein bisschen. Dr. Scholling? Herr Zeuge, als Sie damals in Auschwitz waren, zu Ihrer Vernehmung durch den Herrn Langbein, wie viele Tage sind Sie da in Auschwitz gewesen? Proszę świadka, wtedy, kiedy pan był w Oświęcimiu dla przesłuchania przez pana Langbeina, ile dni pan był wówczas w Oświęcimiu? Ja zaraz wyjechałem z Oświęcimia, w ten sam dzień. Ich bin sofort an dem gleichen Tag aus Auschwitz fortgefahren. Ja, und wie viele Stunden hat denn die Anreise nach Auschwitz gedauert? Ich weiß nicht, wie weit der Ort, in dem Sie damals wohnten, ile von godzin, Auschwitz entfernt ist. Ile godzin trwa jazda od miejsca pana zamieszkania do Oświęcimia? Ja nie wiem, jak to. No to jest pociągiem jedzie się, można jechać do Krakowa i z Krakowa na Katowice do Oświęcimia, jakieś 8 godzin. No ja, also mit dem Zug, da kann man nach Krakau fahren und von Krakau nach Auschwitz, also etwa 8 Stunden. 8 Stunden. Waren Sie dann, habe ich Sie dann recht verstanden, dass Sie dann insgesamt 2 Tage unterwegs waren? Nein, ja, in Nacht bin ich gefahren. Nein, nein, ich bin in der Nacht gefahren und bin morgens in Auschwitz gewesen. Und abends zurückgefahren. Bitte? Und abends zurückgefahren. A wieczorem pan wyjechał. Ja, ja, und nachmittag bin ich abgefahren. Ja. Und haben Sie Ihre Reisekosten erstattet bekommen? Czy zwrócono panu koszty podróży? Ja w tej chwili sobie nie przypominam, ale nie przypominam sobie, jak to było uregulowane wtedy. Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Ich erinnere mich nicht daran, auf welche Art und Weise das geregelt wurde. Ja, haben Sie sie selbst bezahlt? Czy pan sam zapłacił? Sam płaciłem. Ja, ich habe selbst bezahlt. Ja, dann müsste ja, verstehe ich aber nicht, wenn Sie eben gesagt haben, Sie wissen nicht, wie das geregelt wurde. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben es selbst also gezahlt, das widerspricht zunächst, doch. Zunächst hat er es selbst gesagt. Hat er zunächst gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Nicht gesagt. Also, ja, ich wollte das so nicht selbst gesagt. Unterstellen, Herr Direktor. Ja. Also, haben Sie es zunächst selbst bezahlt und später wiederbekommen? Więc pan z początku sam zapłacił, a potem pan otrzymał z powrotem te pieniądze. Ja sobie naprawdę nie przypominam już, jak to było. Nie wiem, jak to było, czy... Nie wiem, do posłuchania nie ja, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wie das gewesen jak ist, to było uregulowane wie, ta das, sprawa. Wie die Sache da geregelt Herr wurde. Herr Krokowski, von wem stammte denn die Einladung oder hat die Vorladung zu dieser Vernehmung? Hat er bereits gesagt. Hat er gesagt? Von Herrn Langbein? Von internationalen Ausschüssen. Und wer hat das unterschrieben? I przez kogo było podpisane to? Przez sekretarza generalnego kolegę Hermana Langbein. Durch den Generalsekretär des Internationalen Auschwitzer Komitee des Kameraden Hermann Langbein. Hatten Sie vor diesem Tag, also vor dieser Vernehmung, schon in einer brieflichen oder persönlichen Verbindung zu dem Auschwitz-Komitee gestanden? Czy przed tym zeznaniem pana, czy pan już był w osobistym czy pisemnym kontakcie z Oświęcimiem, z Komitetem Oświęcimiem? No, ja dostawałem biuletyny Międzynarodowego ja, Komitetu. Ja, ich habe ja die Bulletins des Internationalen Auschwitzer Komitees erhalten. Poza tym kolegę Hermana Langbeina znałem z pobytu w obozie. Darüber hinaus kenne ich den Kameraden Hermann Langbein von meinem Aufenthalt im Lager her. War in dem Schreiben, in dem Sie zu dieser Vernehmung nach Auschwitz gebeten wurden, Ihnen zugesagt worden, dass Ihre Reisekosten erstattet werden? Czy w tym piśmie, w którym wzywano pana do przybycia, do złożenia zeznania do Oświęcimia, czy tam było też zapewnienie, że koszta podróży zostaną panu zwrócone? Nie, nie przypominam sobie. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass da drin etwas gewesen wäre. Wenn keine Fragen mehr sind, werden zur Beeidigung des Zeugen Anträge gestellt? Nein, dann ist der Zeuge zu beeidigen.